Jetzt hörst du die dritte Nachricht am Telefon. Hallo Papa. Du, in der Süddeutschen Zeitung ist heute, Samstag, in der Ausgabe für Kinder ein toller Artikel über Pferde. Kaufst du sie bitte nach dem Supermarkt? Es gibt sie bestimmt am Kiosk, am Marktplatz. Und vom Supermarkt bis zum Marktplatz sind es nur 5 Minuten mit dem Auto. Danke, du bist der Beste. Bis später, Jasmin. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere dann die Lösung zur Aufgabe 5 und 6. Hallo Papa. Du, in der Süddeutschen Zeitung ist heute, Samstag, in der Ausgabe für Kinder ein toller Artikel über Pferde. Kaufst du sie bitte nach dem Supermarkt? Es gibt sie bestimmt am Kiosk, am Marktplatz. Und vom Supermarkt bis zum Marktplatz sind es nur 5 Minuten mit dem Auto. Danke, du bist der Beste. Bis später, Jasmin.